Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts der anarcho-kommunistischen Organisation Die Plattform. In dieser Ausgabe wollen wir ein für uns neues Format ausprobieren. Anstelle eines vorbereiteten Inputs gibt es eine eher lockere Unterhaltung zu einem Thema. Wir hoffen, euch gefällt dieses neue Format. Wir nehmen diese Folge am 26. November 2020 auf und wollen über die Waldbesetzung im Dannenröder Wald sprechen. An dieser Stelle noch eine kurze Warnung. In dieser Folge gibt es Schilderungen von Polizeigewalt. Als Gesprächspartner zugeschaltet ist Kim von der Lokalgruppe Nord. Hallo Kim. Ja, genau. Ich bin Kim und noch Schüler und im Rahmen der Plattform Nord aktiv und seit Anfang des Jahres auch um den Dannenröder Wald herum. Ich habe einen Vortrag darüber gehalten in der lokalen Stadt und war mehrfach für unterschiedlich lange Zeiträume auf der Besetzung. Ja, dann stelle ich mich auch noch kurz vor. Mein Name ist Milli von der Lokalgruppe Trier. Ich war 2018 im Hambi aktiv, habe da auch Mobi-Arbeit gemacht in Trier. Anschließend bin ich dann zur Plattform gekommen. Und im Danni war ich selber noch nicht. Dafür bin ich umso gespannter, was du so zu erzählen hast. Genau, der Dannenröder Wald ist seit Oktober 2019 besetzt, also direkt mit dem Beginn der Rodungssaison des letzten Jahres, welche daraufhin auch verschoben worden ist für ein Jahr, also dieses Jahr. Der Dannenröder Wald ist genauso wie der Herrenwald und der Maulbacher Wald in der gleichen Gegend, jeweils ein paar Kilometer versetzt, bedroht. Nicht komplett, sondern da soll eine ziemlich dicke Schneise durchgesägt werden. Insgesamt so um die 100 Hektar für eine Autobahn, nämlich die A49, welche Gießen und Kassel miteinander verbinden soll. Und sie läuft parallel zur A7 bzw. A5. Die Idee hinter der Autobahn ist, dass andere Bundesstraßen, welche durch verschiedenste kleine Dörfer fahren, wie zum Beispiel die B62, entlastet werden sollen, was auch ein ziemlich verständliches Argument ist, wo Gegner der Autobahn aber auch schon seit längeren Alternativrouten vorgeschlagen haben, also Entlastungsstraßen oder teilweise wurde, soweit ich weiß, sogar ein ganzes Verkehrsnetz für die Region neu entworfen und auch eine bessere Anbindung, vor allen Dingen für Großunternehmen wie Ferrero oder Fritz Winter, um in den internationalen Warenverkehr besser angebunden zu sein. Die haben Fabriken in Stadtallendorf, was dann direkt an der Autobahn angrenzt und auch eine Auffahrt bekommen soll. Momentan wird im Dannenröder Wald gerodet, dem Zentrum der Waldbesetzung. Und seit Anfang Oktober geht das aber schon los. Also am Anfang wurden im Herrenwald gerodet, wo es eine sehr junge Besetzung noch gab. Und im Maulbacher Wald, der nur sehr wenig besetzt war, was auch etwas schwieriger war, da die Trasse, die durch den Wald geht, erstmal nur verbreitet worden ist. Denn da gibt es bereits eine Stromtrasse. Diese soll jetzt noch verlegt werden. Da ist leider nicht bekannt, wo genau die lang gehen soll. Deswegen gibt es da momentan auch noch Komplikationen. Aber da sind sie jetzt mittlerweile durch die beiden Wälder. Da haben sie etwa den ganzen Oktober gebraucht, ein bisschen mehr. Und jetzt sind sie, wie gesagt, beim Dannenröder Wald und da haben sie auch bereits einen Großteil der Barrios geräumt. Okay, also war die Besetzung bereits erfolgreich und konnte die Rodung um ein Jahr nach hinten verschieben. Warum müssen wir allerdings in 2020 überhaupt noch gegen den Neubau einer Autobahn protestieren? Es wird doch inzwischen viel über Verkehrswende geredet. Und wird das Verkehrsministerium in Hessen nicht auch von den Grünen besetzt? Also warum das Ganze? Das hat verschiedene Gründe, glaube ich. Einer der Gründe ist, dass die Unternehmen ziemlich davon profitieren. Also ganz stark zu nennen wären da halt eben insbesondere in Stadtallendorf Ferrero, welche dadurch besser angebunden wären. Und auch Fritz Winter, das ist eine Eisengussfabrik. Wobei bei Fritz Winter zum Beispiel das umso krasser ist, weil die sogar noch direkt ans Eisenbahnnetz angebunden sind, soweit ich weiß. Also jedenfalls, wenn ein Mensch dahin geht, beziehungsweise durch Stadtallendorf geht, Richtung Dannenröder Wald, dann kommst du zwangsweise über Gleise, welche auf das Firmengelände von Fritz Winter führen. Und auch andere Unternehmen profitieren davon. Gleichzeitig wird das aber auch von der Politik einfach sehr stark gepusht, weil gesagt wird, wir können das nicht machen, und es muss jetzt durchgesetzt werden, weil das Projekt ist nicht erst seit irgendwie 5 Jahren in Planung, sondern bereits seit den 70ern. Aber auch schon seit den 70ern gibt es Widerstand dagegen. Also die Gegner der Autobahn haben sich schon ziemlich lange organisiert, auch mit Unterschriftenlisten, mit Zehntausenden aus der Region, Protesten, verschiedenen BürgerInneninitiativen. Aber erst jetzt wird der Großteil der Strecke fertig gebaut. Ein Teil steht bereit. Und da wird das jetzt gegen Ende noch trotzdem weitergeführt, weil gesagt wird, dass es den Bauauftrag ja gibt und der auch durchgeführt werden muss. Okay, also auch hier habe ich wieder das Gefühl, dass sich viel halt wiederholt. Also im Hambacher Wald war es ja auch so, dass dort einfach alte Pläne bestehen, dass der Wald halt gerodet werden soll für den Tagebau. Und genau, also hier wird dann einfach sich an diesen alten Plänen festgehalten und gesagt, das wurde halt mal so beschlossen und das machen wir jetzt so. Nee, ein wirkliches Umdenken ist da echt nicht zu sehen. Vor allen Dingen, das ist besonders brisant beim Dannröder Wald, weil in der Gegend, das ist Trinkwasserschutzgebiet, da werden je nach Angaben, das ist ganz komisch, zwischen 500.000 und 1,5 Millionen Leute mit Trinkwasser versorgt. Also bis nach Frankfurt runter. Und dann war in der Gegend eine Sprengstofffabrik von den Nazis, welche auch in der Gegend geprobt haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Und es gibt Sprengstoffreste im Boden. Das wurde grob auch schon rausgesucht, aber es ist halt immer noch vorhanden. Und wenn eine Brücke über das Glehntal gebaut wird, was den Dannröder Wald und den Herrenwald trennt, dann besteht die Möglichkeit, dass dieses giftige Material, was einfach von dem Sprengstoff sehr wahrscheinlich noch im Boden ist, auch in das Trinkwasser gelangt und dieses dann ja quasi erstmal unbrauchbar macht ohne größere Aufwände. Also auch der Wasserzweckverband der Region hat insbesondere im Anfangbereich der Planung größere Einwände dagegen gehabt. Okay, aber nun ist es beschlossen. Oder gibt es da auf rechtlichen Wegen gerade noch Hoffnung, dass das, naja, sag ich mal, auf Bürgerinitiativen oder so ankommt? Also ursprünglich war jetzt gedacht, im Juni das Bundesgerichtshof oder Bundesverfassungsgericht, ich weiß das gar nicht genau, wie das heißt, in Leipzig entschieden, dass die Straße gebaut werden kann. Aber das Gericht hat auch anerkannt, dass nach heutigem Stand die Planung oder Beachtung der Wasserrechtlinien der EU gar nicht richtig beachtet und geprüft worden sind. Und da kam jetzt ganz neu ein Gutachten vom BUND raus, das ist echt nur wenige Tage alt, die gesagt haben, rein rechtlich besteht also noch die Möglichkeit zu sagen, erstmal nicht bauen, erstmal nicht weiter roden, denn das wurde nicht richtig geprüft und das müsste noch getan werden. Und da gibt es auch einen ganz klaren Verantwortlichen für, und das ist der grüne Verkehrs- und Wirtschaftsminister von Hessen, Tarek Al-Wazir, der gerne behauptet, dass er gar keinen Einfluss darauf hat, genauso wie die Landesgrünen und die Bundesgrünen, die schieben sich das die ganze Zeit hin und her, weil die rechtliche Grundlage sehr kompliziert ist. Aber eigentlich kann das noch gestoppt werden fürs Erste, um halt diese Prüfungen noch vorzunehmen. Also theoretisch besteht noch die Möglichkeit, aber der Wille scheint bei der Grünen Partei nicht da zu sein. Also wenn ich das richtig verstanden habe, hat der Verkehrsminister immer behauptet, dass dort kein Spielraum besteht. Und dieses Gutachten besagt jetzt quasi, dass das rechtswidrig war und da irgendwie noch dieses Trinkwassergutachten gefehlt hat. Und deshalb gibt es jetzt eigentlich diesen Spielraum, dass der Verkehrsminister sagen kann, wir machen jetzt erstmal ein ordentliches Gutachten. Es gab, glaube ich, ein Gutachten auch von der Autobahnbaugesellschaft, das natürlich gesagt hat, dass es keinen Einfluss auf das Trinkwasser hat. Wenig verwunderlich eigentlich. Aber jetzt quasi ein offizielles Gutachten nochmal dazu zu machen, das steht jetzt quasi in der Verantwortung des Verkehrsministeriums, aber das sträubt sich wohl auch dagegen, wenn ich das richtig sehe. Genau, also nochmal ein aktuelles Gutachten, um zu prüfen, ob die Rahmenrichtlinien entsprechend sind und nicht einfach nur ein ganz grobes, welches ungenau ist, nicht den entsprechenden heutigen Verordnungen entspricht. Das kann noch getan werden, sollte auch noch getan werden, weil sowas ist ja ziemlich wichtig, vor allen Dingen, wenn es ums Trinkwasser geht. aber scheint kein Interesse dran zu geben. Zumal ein solches Gutachten ja auch sagen könnte, hey, es ist alles cool, ihr könnt die Autobahn bauen. Also irgendwie scheint da ja schon auch eine gewisse Angst davor zu bestehen, dass dieses Gutachten halt nicht das entsprechende Ergebnis bringt, was man sich wünscht, und deswegen lässt man es vielleicht lieber sein. Ja, also natürlich könnte das Ergebnis sein, dass es die Position der Politik untermauert, dass gesagt wird, alles ist gut, ihr könnt die Straße bauen. Und oder andererseits wäre natürlich auch ein mögliches Ergebnis, dass gesagt wird, ihr dürft die Straße, solltet die Straße eigentlich nicht bauen. Aber ja, die sind jetzt diesen Weg gegangen und scheinen ihn noch weiter zu gehen. Und das Interessante ist dann innerhalb der Partei natürlich, dass auf Bundesebene wurde ja gesagt von der Bundestagsfraktion, dass die nicht wollen, dass die Straße gebaut wird. Aber sie haben gesagt, das liegt nicht in deren Hand. Und auch auf lokaler Ebene, also eine der aktivsten Personen in den lokalen Bürgerinitiativen, ist eine Person, die in der Grünen Partei lokal aktiv ist, auch im Stadtrat sitzt. Da ist auch die Partei ziemlich gespalten in sich. Also ist fraglich, wie das jetzt weitergeht mit der Partei, ob sich vielleicht die Klimabewegung doch noch darauf verlassen kann, dass sie die Interessen durchsetzt in Bezug auf Klimagerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit, oder ob sie halt weiter ihren neoliberalen Kurs geht wie die letzten Jahre. Also ich habe das Gefühl, dass das auch für die Klimabewegung irgendwie ein entscheidender Moment sein könnte. Es gibt ja sowohl Menschen, die in der Klimabewegung eben sich eher im bürgerlichen Spektrum vielleicht verorten würden und den Glauben noch an den Parlamentarismus haben. Für die könnte das jetzt auch ein entscheidender Moment sein, diesen Glauben vielleicht zu verlieren oder halt nicht, je nachdem, wie die Grüne Partei jetzt handelt. Und es gibt natürlich auch die Menschen, die schon immer gesagt haben, dass der Parlamentarismus, dass da nicht die Lösung drin steht. Quasi das System Change, not Climate Change Lager, dass das quasi jetzt hier nochmal bestärkt wird, wenn selbst die Grüne Partei jetzt für die Rodung eines Waldes verantwortlich ist, dann werden sicherlich viele Menschen, die ihren Aktivismus eher außerhalb des Parlamentarismus verorten, hier nochmal bestärkt, auch in dem Glauben bestärkt, dass der Wandel halt nicht im Bundestag oder im Landestag in Hessen stattfindet. Ja, also antagonistische und vor allen Dingen auch anti-autoritäre Spektren haben auf jeden Fall jetzt gute Möglichkeiten, hier zu intervenieren und auch das Ergebnis der Rodung und Räumung, die jetzt gerade stattfindet, nächstes Jahr weiterzuführen, wenn dann die Bundestagswahl ist, vielleicht auch einfach aktiv sich gegen grüne Politik auszusprechen, weil das ist ja nicht nur in Hessen so, dass die eine Straße durchpushen, sondern auch in Baden-Württemberg haben wir einen grünen Ministerpräsidenten, die stellen da die absolute Mehrheit und führen ein Projekt wie Stuttgart 21 durch, was den Schienenverkehr in dem Raum viel kleiner werden lässt und trotzdem noch die Autoindustrie weiterhin fördert in der Region. Und auch in Nordrhein-Westfalen haben wir eine grüne Partei, die mitentschieden hat, dass der Hambi gerodet wird, anstatt einfach die Position zu vertreten, gar keine Braunkohle mehr und dafür nichts mehr roden. Also wir haben in mehreren Bundesländern die Grünen, die mit an der Regierung sind oder ziemlich stark vertreten sind im Parlament, und trotzdem setzen sie keine wirklich relevanten Positionen einfach durch. Also für radikalen Umweltschutz und so soziale Gerechtigkeit können wir uns, was das angeht, glaube ich, nicht sehr stark auf die Grüne Partei auch nur ansatzweise verlassen. Also da stimme ich dir zu. Genau, worüber ich noch reden wollte, ist, ja, wie sieht die Besetzung aus, also wie ist sie organisiert? Du hattest ja schon von Barrios gesprochen. Ich habe ein paar Videos geguckt und also es hat mich immer leicht verwirrt, weil immer von da drüben und nirgendwo geredet wurde, und es ist ein bisschen verwirrend, wenn man nicht weiß, dass mit da drüben ein Baumhausdorf jetzt gemeint war, glaube ich. Wie im Hambacher Forst auch ist die Besetzung in Barrios unterteilt. Das kommt vom spanischen Wort für Stadtteile. Das sind halt so einzelne kleine Baumhausdörfer jeweils. Und die haben im Dannenröderwald und im Umfeld dann sehr verwirrende Namen wie oben und woanders und morgen, daneben, nirgendwo. Es gab ziemlich viele, ich kann die jetzt gar nicht alle aufzählen. gerade stehen noch, soweit ich weiß, unterwegs. Das ist auch eines der älteren Barrios im Zentrum des Dannenröder Waldes. Die Zukunft, das ist ein Barrio ohne Cis-Männer, auch im Zentrum. Und oben, das ist so einer der ältesten Teil, wenn nicht sogar der älteste Teil der Besetzung, soweit ich weiß. Da sind dann auch von den älteren Bildern so ein achteckiges Stelzengebäude und viele Baumhäuser, die sind dort gelegen. Und andere Baumhäuser, die noch ein bisschen verteilt sind darum herum, stehen noch. Und ich glaube, im Morgen sind sie gerade auch noch dabei. Genau. Und das ist auch so der Hauptteil der Besetzung, weil sich die Rodungssaison immer mehr annaht und dem Gerichtsurteil im Juni ist die Besetzung unglaublich schnell und auch stark gewachsen. Also vorher war sie nicht so groß. Ich war ein paar Monate nicht da und in dem Zeitraum ist es unglaublich groß geworden alles. Es gibt ein Camp, das ist legal angemeldet mit Mahnwachen, Schlafplätzen und allem drum und dran um den Wald herum, aber auch direkt in Dannenroth und da wird dann auch gekocht, wo Leute dann aus dem Camp, aber auch aus dem Wald hingehen können. Es sind Veranstaltungen musikalisch geprägt, aber auch alles andere, Diskussionsrunden fanden und finden da, glaube ich, auch noch statt. Das ist so, wie es momentan alles organisiert ist. Also quasi ein Klimacamp um den Wald herum, was auch als legale Anlaufstelle für anreisende Aktivisten dienen kann. Ja, genau, das ist ähnlich zu vergleichen mit dem Hambi-Camp und der Mahnwache im Dannenröder Wald. Nur dass es halt wegen der akuten Rodung und Räumung gerade an verschiedensten Stellen was gibt, um legal und einfach nah an den Wald heranzukommen. Gerade hattest du ja nochmal dieses Gerichtsurteil im Juni erwähnt, was auch so ein bisschen dazu geführt hat, dass die Besetzung im Sommer nochmal so stark gewachsen ist. Meinst du, das war auch so ein bisschen ein Wendepunkt für den Danny? Genau. Es war auch so in Gesprächen mit Leuten direkt nach dem Urteil, dass gesagt wurde, naja, also vor allem viele Leute, die anarchistisch eingestellt sind und auch schon aus dem Hambi kommen, die gesagt haben, ja, also einerseits haben wir natürlich keine Hoffnung irgendwie in diesem bürgerlichen Rechtsstaat, dass der durchsetzt, was nötig wäre. Aber trotzdem war da nochmal so eine große Enttäuschung da, dass es doch mal wieder nichts gebracht hat. Und ich glaube, auch aus Sicht der BürgerInnen-Initiativen war das nochmal traurig zu sehen, weil einfach so explizit gesagt wurde, ja, es ist illegal, aber scheiß drauf, wir bauen die Straße trotzdem. Ja, wenn Mensch bis dahin das Vertrauen in den Rechtsstaat noch nicht verloren hatte, dann ist es an der Stelle dann spätestens weg. Wie breit ist denn so diese Besetzung aufgestellt? Also sowohl vom Alter her, sind das nur junge Menschen, die dann in den Baumhäusern sitzen? Und auch so von Unterstützungsarten, also ist es wirklich nur das im Baumhaus sitzen und sich wegtragen lassen oder gibt es drumherum noch mehr Arten, wie Menschen die Besetzung unterstützen? Nee, also das ist echt so, die Besetzung an sich ist ziemlich jung geprägt, das ist ja häufiger so. Aber auch ältere Leute sind da unterschiedlich lange. Manche studieren, manche arbeiten. Aber was unglaublich stark ist, also das hat mich sehr stark auch überrascht, als ich da war, ist, wie groß die Unterstützung von AnwohnerInnen ist. Also aus Dannenroth, Niederklein, Leerbach, Maulbach. Die Leute in den Dörfern sind sehr, sehr unterstützend, was das angeht. Also am Anfang habe ich gehört, dass die Leute sogar für die Besetzung gekocht haben, als das im Wald noch nicht richtig möglich war, weil die Kapazitäten gefehlt haben und das Material. Aber auch so, also die Mahnwache, die es da gibt, die wird seit Anfang der Besetzung täglich für ein paar Stunden von AnwohnerInnen angemeldet. Also die sind da sehr unterstützend, kommt vorbei, sind auch selber ja jetzt während der Rodung teilweise auf den Bäumen oder in den Baumhäusern, die ja auch teilweise sehr schön zu sehen ist in irgendwelchen Videos. Manche Leute fahren in ihren Arbeitspausen auf die Besetzung und unterstützen da. Sie bringen Essen vorbei, fahren Leute zu Aktionsorten oder zu weiter entfernten besetzten Orten, die jetzt nicht einfach einen Kilometer entfernt sind, sondern zum Beispiel in der Nähe von Stadt Allendorf sind noch zwei Bäume besetzt auf der Trasse, die noch nicht gerodelt worden sind. Da wird dann hin und wieder auch hin und her gefahren. Und das ist schon unglaublich schön. Jetzt gerade fällt das natürlich in der Presse nicht auf, weil häufig gesagt wird, ja, das sind alles nur angereiste Chaoten. Leider nur hin und wieder wird gesagt, ja, zum Beispiel dieser Reinhard Forst, der kommt nicht direkt aus Dannenroth, sondern aus einem anderen Ort, aber der sich jetzt hat räumen lassen, der einfach schon über 60 ist und trotzdem sagt, er geht da noch hoch rauf. Das ist sehr gut zu sehen. Also die Besetzung würde es ohne die lokale Bevölkerung, glaube ich, nicht geben. Weder in dieser Größe, noch weiß ich, ob es sie überhaupt entstanden worden wäre. Das ist schon sehr schön zu sehen, dass es da ein so ziemlich gutes Zusammenspiel gibt zwischen AnwohnerInnen und BesetzerInnen. Das fand ich sehr cool. Für mich zeigt das auch nochmal ganz gut, dass es nicht nur studierte Klimaaktivistis aus der Großstadt sind, die der lokalen Bevölkerung jetzt ihre Idee vom System Change aufdrängen wollen, sondern dass diese Besetzung durch die lokale Unterstützung überhaupt erst möglich gemacht wird. Ja, vielleicht können wir jetzt auch nochmal auf die aktuelle Situation im Dani zu sprechen kommen und vor allen Dingen auch auf die Berichterstattung. Du hattest ja gerade auch schon mal angesprochen, dass die Berichterstattung zum Teil schon sehr von dem abweicht, was wir jetzt quasi hier besprochen haben. Ja, vielleicht erzählst du einfach mal kurz, wie jetzt die Situation ist und wie darüber berichtet wird. Also in der lokalen Presse gibt es jeden Tag mehrere Artikel darüber und die sind meistens oder sehr häufig auf jeden Fall ziemlich diffamierend gegenüber den AktivistInnen, von wegen, dass sie sehr viel Müll zurücklassen in den gerodeten Teilen und für unglaublichen Schaden an den Forstarbeiterbetrieben gesorgt haben. Aber es wird auch stark sich auf irgendwelche Gewalt fokussiert, welche stattfinden soll oder stattgefunden haben soll. Und das wird einerseits natürlich auch von Aktivistis genutzt, also eben diese Unfälle, nenne ich jetzt einfach mal, die letzten Wochen im Dani passiert sind, also diese Stürze aus mehreren Metern Höhe von Tripods und Skypods, also Strukturen, die besetzt werden, um die Räumung zu verhindern, welche teilweise also auch bestätigt bereits von Polizisten verantwortlich sind. Beispielsweise einer der ersten Unfälle war, weil ein Polizist, der sich danach auch gestellt hat, das Seil zerstört hat, an dem viele Meter entfernt eine Person hing. Und was dann die Berichterstattung angeht, ist auch die Polizei unglaublich stark daran beteiligt. Seit Wochen ist das fast einzige Thema, über das auf dem Social-Media-Account auf Twitter von der Polizei Mittelhessen die Räumung um den Dannenröder Forst herum. Und zwar in Maulbach, im Herrenwald, in Danni. Die haben da jeden Tag ihre zwei PressesprecherInnen, die erzählen, was los war, auf Vorwürfe teilweise reagieren, von wegen, unsere Beamten sind sehr bedacht und wer Polizeigewalt erlebt, kann ja sich bei der Polizei melden und Anzeige erstatten. Aber auch aktuelle Dinge kommentieren, wenn sie was finden, schreiben sie was dazu. Angeblich wurde jetzt ein Tunnel mit Feuerwerkskörpern und Zwillen gefunden. Oder auch geschehen soll dass ein Tripod, auf jeden Fall eine Struktur auf Polizisten gefallen sein soll und diese fast getroffen hat. Wozu wir jetzt sogar wegen versuchten Mordes oder versuchten Totschlags ermittelt wird, was natürlich dann Pressestellen wie die Bild gerne aufnehmen, wo es natürlich aber auch keine weiteren Aussagen oder Informationen zu gibt, außer die der Polizei, welche einfach in der Situation kein objektiver oder neutraler Berichterstatter sind, sondern ein aktiver Teil des Framings, der Besetzung als brutale Gegner von allen möglichen, aber auf jeden Fall keine Umweltaktivisten. Ja, dass die Polizei in solchen Fällen keine unabhängige Berichterstatterin ist, das sollte uns sehr klar sein. Aber wie es hier geframed wird, finde ich schon beachtlich. Und vielleicht spielen wir an dieser Stelle einfach mal einen Clip vom Twitter-Account der Polizei Mittelhessen, damit ihr euch selber ein Bild machen könnt. Auf ihrer heutigen Pressekonferenz haben die Ausbaugegner mit dem Finger auf uns gezeigt und teilweise schwerwiegende Vorwürfe gegen uns erhoben. Einige von diesen sind uns bekannt, sie sind konkret, wie zum Beispiel die Abstürze aus den Baumhäusern. Andere hingegen sind einfach pauschal in den Raum gestellt worden. Sie sind weder örtlich noch zeitlich für uns bestimmbar und somit nicht nachvollziehbar. Diesen pauschalen Vorwürfen widerspreche ich ganz entschieden. Wenn es irgendwo Personen gibt, die durch polizeiliches Handeln verletzt wurden oder sonst viel Schaden genommen haben, bitte ich Sie, melden Sie sich bei der Polizei, erstatten Sie Anzeige. Wir werden alle erforderlichen Schritte einleiten, um diesen Sachverhalt aufzuklären. Andernfalls führt eine solche Vorverurteilung der Polizei nur dazu, dass wir in ein schlechtes Licht gerückt werden und dass die Debatte grundsätzlich unsachlich verläuft. Ich versichere Ihnen, dass unsere Einsatzkräfte Tag für Tag sehr sorgfältig, sehr sorgsam und mühsam Personen sicher auf den Boden verbringen, die sich zuvor in teilweise lebensgefährliche Höhen begeben haben. Ja, an wen wende ich mich denn, wenn ich Polizeigewalt erlebt habe? Natürlich an die Polizei, die mir diese Gewalt angetan hat. Also, ja, merkt ihr selber, oder? Also, wir können jetzt zusammenfassend vielleicht sagen, dass die Berichterstattung aktuell mehr auf den Sicherheitsaspekten der Räumung liegt und weniger auf den eigentlichen Gründen für die Besetzung. Das macht es dann natürlich schwierig, über das eigentliche Problem zu sprechen, nämlich dass im Jahr 2020, wo wir unbedingt eine Verkehrswende brauchen, weil Klimawandel voranschreitet, und zwar auch immer mehr und trotz Corona, wo ja anfangs noch Leute gehofft haben, dass das irgendwie dazu führt, dass Deutschland sein CO2-Budget zum Beispiel noch einhalten kann. Wir eine Klimakrise haben, die sich anbahnt und für massive soziale Probleme auf der ganzen Welt sorgen wird, einfach eine Autobahn bauen durch ein Trinkwasserschutzgebiet, was 500.000 Leute mindestens mit Wasser versorgt, und anstatt sich auf diese Ungerechtigkeit zu konzentrieren, wird natürlich versucht von Polizei und Befürwortern der Autobahn das Framing so zu lenken, dass über die AktivistInnen und die Besetzung geredet wird, anstatt darüber, warum überhaupt besetzt wird und dieser Protest und der Widerstand vor Ort nötig ist. Vielleicht können wir auch nochmal über die Strukturen reden, die die Besetzung im Wald aufgebaut hat, um die Rodungen zu verhindern oder hinauszuzögern. Es fiel ja gerade auch schon das Wort Tripod. Vielleicht kannst du das ja nochmal ein bisschen erklären, wie dort so die Strukturen aufgebaut sind. Ja, das kann ich einfach mal machen. Genau, die Idee, die ein Großteil der Menschen dort verfolgt, was die Verlängerung der Rodung und Räumung impliziert, ist ziviler Ungehorsam. Und da stellen sich Menschen quasi mit ihren Körpern und ihrem Leben teilweise auch, was ja einfach das Wertvollste ist, was wir als Menschen haben, dem in den Weg. Und dies wird zum Beispiel versucht durch verschiedene Strukturen. Das sind zum Beispiel verschiedene Tripods, also das sind drei Beine, lange Baumstämme oder Metallstäbe, die festgebunden sind und so aufgebaut sind, dass sie nicht zusammenbrechen, und Menschen können dort hochklettern. Oder Skypods, das sind kleinere Plattformen oder auch größere, je nachdem, die in der Luft hängen an einem Seil oder auch an zwei Seilen. Und wenn diese natürlich dann durchgeschnitten werden, fällt diese Plattform nach unten, was je nach Höhe von schweren Verletzungen, wie bisher hatten wir ja schon Wirbelbrüche dabei auch bei der Räumung, bis zu den Tod führen kann. Also wenn du einen Skypod hast, der irgendwie in 15, 20 Meter Höhe hängt, ist die Überlebenschance ja ziemlich gering. Und so wird versucht, die Räumung zu erschweren und sich dem in den Weg zu stellen. Und das ist so eins der Hauptkonzepte der Besetzung. Und dass jetzt der Notruf quasi aus dem Wald mit einer extra Pressekonferenz über Twitter kam und auch eine Aufzeichnung der Strukturen veröffentlicht wurde, wie die aufgebaut sind, das zeigt eigentlich ziemlich deutlich, wie verzweifelt es einfach ist, dass innerhalb von 2 Wochen wir 3 Personen haben, die aus den Strukturen hinaus gefallen sind, nehme ich jetzt einfach mal, durch Fremdeinwirkung wahrscheinlich. Und dann auch noch Videos, wie PolizistInnen bewusst Leute gefährden. Also zum Beispiel ein SEKler, also einer von Sondereinsatzkommando, der auf ein Seil tritt, mehrfach, an dem eine Person hängt, was einfach eine ziemlich hohe Gefahrenquelle ist. Oder Taser-Einsätze in 20 Meter Höhe. Das macht natürlich Leuten Angst. Und da wird jetzt versucht, wurde versucht zu sagen, Leute, folgt wenigstens eurem eigenen Motto Sicherheit vor Geschwindigkeit. Das schreibt die Polizei quasi überall, wenn sie kritisiert wird oder ihnen vorgeworfen wird, das Leben von Menschen aktiv zu gefährden. Aber wie wir ja gerade leider sehen oder gesehen haben die letzten Tage und Wochen, dass das nicht der Praxis zu entsprechen scheint. Genau, also das Motto der Polizei Mittelhessen oder der Verantwortlichen dort ist halt zu sagen, Sicherheit vor Geschwindigkeit, das heißt, wir räumen eher langsam, aber dafür sicher. Und das ist halt irgendwie jetzt hier wie die letzten Wochen, mit denen du sagtest, 3 Stürzen aus irgendwie schon 4 bis 6 Meter Höhe. Das ist halt nicht der Fall, also das ist halt, da wird halt nicht die Sicherheit priorisiert, sondern da geht es halt auch irgendwie ein bisschen darum, voranzukommen, würde ich sagen. Andererseits wird es natürlich auch von Seiten der BesetzerInnen möglichst schwierig gemacht, die Sachen zu räumen, was ja auch wiederum, wenn man das im globalen Kontext der Klimakrise sieht, verständlich ist, dass halt alles versucht wird, um das aufzuhalten. Genau. Und es ist so, hier in Deutschland sind wir und einfach momentan auch ein Großteil der aktiven Klimagerechtigkeitsbewegung ziemlich privilegiert. Und dann können wir das, was wir haben, nutzen, um uns dem in den Weg zu stellen. Das ist dann natürlich auch unglaublich wichtig zu sehen, dass wir hier die Möglichkeit haben, uns dafür einzusetzen und natürlich auch irgendwo eine gewisse historische Pflicht, wenn wir die Kapazitäten als Person dazu haben, sich dem in den Weg zu stellen. Denn in anderen Ländern haben wir eigentlich nicht die Möglichkeit für so einen einfachen Protest, so in Brasilien, Mexiko, also Südamerika, da werden UmweltschützerInnen regelmäßig von der von politischen Kräften, Milizen ermordet. Also da kommen ja auch immer wieder Berichte raus, dass Mitglieder von indigenen Gemeinschaften, die politisch aktiv sind gegen die Zerstörung von zum Beispiel Regenwald, gegen Straßenbauten oder gegen Minen ermordet worden sind oder irgendwann als Leiche im Wasser auftauchen und verschwinden. Und das zeigt sich über ganz viele Gebiete hinweg. Hier in Deutschland haben wir einfach sehr viele Leute ein großes Vertrauen in den Rechtsstaat, was ja so eine Form wie zivilen Ungehorsam erst möglich macht, dass wir uns darauf verlassen können, zum Großteil auch nur, dass die Polizei wirklich dafür sorgt, dass wir mehr oder weniger gesund auf den Boden zurückkommen bei solchen Aktionen, was woanders ja gar nicht der Fall ist. In anderen Ländern sind die Erfahrungen mit solchen Sachen entweder zu negativ, wie beispielsweise in Frankreich, wo Umweltproteste dieser Art und Weise eher selten sind. Zum Beispiel können sich Leute ja Videos von der Räumung von der Besetzung in Notre-Dame-de-Lande anschauen. Die sind ja ganz anders abgelaufen. Oder auch in Kanada beispielsweise, wo auch vor allen Dingen indigene AktivistInnen gegen Pipelines kämpfen, das ist eine ganz andere Situation, weil es sie auf andere Weise bedroht. Und hier in Deutschland haben wir die Möglichkeit, unseren Beitrag zu leisten. Und wir haben hier große Klimakiller. Deutschland ist ein riesiger Industriestaat. Da ist es dann natürlich nötig, dass wir irgendwie schauen, wie wir uns dem entgegenstellen. Also auch wenn die Repressionen hierzulande nicht so drastisch sind wie vielleicht woanders, glaube ich schon, dass ziviler Ungehorsam eher dafür spricht, dass Menschen, naja, das Vertrauen in den Rechtsstaat eigentlich ja verloren haben, weil wenn ich von einem funktionierenden Rechtsstaat ausgehe, dann ist der Weg natürlich, ich klage gegen das Vorhaben XY und dann, wenn ich Recht habe und der Wald ist wichtiger als die Autobahn oder beziehungsweise der Autobahnbau ist rechtswidrig, dann wird der auch nicht gebaut. Aber in diesem Fall zeigt das eben genau, dass der Rechtsstaat auf den Rechtsstaat kein Verlass ist. Und in Deutschland gibt es ja auch schon länger verschiedene Formen von zivilen Ungehorsam, hin und wieder mit negativeren Ergebnissen. Aber das macht natürlich schon Leuten Angst, wenn jetzt zu sehen ist, dass Leute mutwillig verletzt werden. Meine Mutter war letztens auch im Dannröder Wald und sie hat gesagt, sie hatte noch nie Angst, alleine durch den Wald zu gehen, außer da jetzt, weil einfach teilweise Infos kommen, dass kleinere Polizeieinheiten von 5 bis 15 Leuten durch den Wald gehen und Leute in Gewahrsam nehmen. Von Leuten vor Ort ist das häufiger zu hören, auch öffentlich, zum Beispiel in einer Kurzdoku von der Hessenschau, dass quasi eine Besetzung stattfindet durch die Polizei, die den Leuten einfach Angst einjagt. Also vom Gefühl her würde ich sagen, sind mehr Polizeiautos um den Wald herum mit viel Wasserwerfern, Rollenpanzern, schwer bewaffneten PolizistInnen einfach, die sich einer im Verhältnis kleinen Truppe an AktivistInnen und AnwohnerInnen entgegenstellt, um diese Autobahn da durchzuprügeln. Und das macht allen möglichen Leuten Angst und senkt natürlich auch das Vertrauen der AnwohnerInnen in die Polizei, was ich persönlich jetzt als Anarchist nicht unbedingt schlecht finde, aber was ja eigentlich nicht das Ziel sein sollte in einem Staat oder auf jeden Fall nicht das Ziel des Staates. Und auch wie in der Doku gesagt wird dann, dass die Leute auch enttäuscht sind, wenn zum Beispiel ein Versprechen, was am Anfang gegeben worden ist, dass am Wochenende beziehungsweise am Sonntag nicht geräumt wird und dann wird doch an einem Sonntag geräumt und zwar sogar am Buß- und Bettag, glaube ich, war das, oder Volkstrauertag, was ja einfach für viele ältere Leute, welche teilweise noch ein bisschen religiöser sind, dann natürlich eine Enttäuschung einfach ist. Da muss man sich schon fragen, ob auch aus einer staatlichen Sicht, ob es sinnvoll ist, gegen den absoluten Willen von AnwohnerInnen und der Bevölkerung einfach so ein Projekt unter solch einer Gewalt und Militarisierung einer Region, die vorher quasi gar keine Polizei hatte, ob das wirklich sinnvoll ist, das durchzusetzen. Ja, zumal ich irgendwie immer so das Gefühl habe, dass es ja vor 2 Jahren die Situation im Hambi ähnlich war. Also dort habe ich es zumindest so erlebt, dass irgendwann war die Bevölkerung der umliegenden, also vielleicht auch der Großstädte, aber auch der umliegenden Dörfer und halt von Nordrhein-Westfalen für den Erhalt des Waldes. Also ich meine, irgendwann war ja dann die Polizei soweit und hatte alle Besetzungen geräumt. Dann waren in einer Nacht- und Nebelaktion wieder in einem anderen Teil des Waldes, wurde angefangen und der Wald war am nächsten Tag wieder besetzt. Im Endeffekt wurde da mit sehr viel Material von der Seite der Landesregierung NRW 2018 nichts erreicht eigentlich. Also der Wald ist jetzt in keinster Weise gerettet oder so, aber die Rodung wurde ja 2018 dann gestoppt und es ist für den Aufwand, den sie betrieben haben und das Image, was sie verloren haben, eigentlich frage ich mich, warum sie das jetzt quasi in Zeiten, wo Klimawandel ja schon irgendwie in der Gesellschaft angekommen ist, wo sie das jetzt einfach wiederholen in Hessen 2 Jahre später und irgendwie anscheinend nichts gelernt haben. Ja, sie haben auf jeden Fall was gelernt von der Räumung im Hambi, nämlich, dass sie jetzt gleich roden. Also sie haben ja erst am 1. Oktober angefangen und auch immer gleich gerodet, die geräumten Teile der Trasse. Das bedeutet, wo sie durch sind mit der Räumung, da roden sie auch gleich. was ist natürlich eine Wiederbesetzung der Trasse mit Baumhäusern erschwert. Möglicherweise gibt es dann ja andere Wege, das zu besetzen oder den Bau der Straße zu verteuern oder nach hinten zu verschieben. Aber was das angeht, haben sie auf jeden Fall gelernt. Ich würde sagen, auch zum Beispiel, was die Pressearbeit angeht, weiß ich nicht, wie die während der Hambi-Räumung war. Aber dass die Polizei auf jeden Fall sehr effektiv daran ist, die Proteste und Widerstände aus dem Wald zu diskreditieren, was vielleicht möglicherweise auch damit zusammenhängt, was für Zeitungen in der Region darüber berichten. Was sich sagen lässt, denke ich, ist, dass die Leute aus den anliegenden Dörfern der zukünftigen Autobahn natürlich immer hinter der Besetzung stehen und das immer noch unterstützen. Sie haben halt immer noch kein Interesse daran, dass eine Autobahn bei ihnen hinten durchs Land gebaut wird. In den umliegenden Städten teilweise, wie Stadt Allendorf eben, was so eine der größeren Städte in der Gegend ist, die erhoffen sich natürlich dadurch eine bessere Anbindung und wachsende Wirtschaft. Und auch die Leute von den Dörfern, wo jetzt gerade die LKWs durchfahren, die erhoffen sich natürlich immer noch, dass die Autobahn gebaut wird, um entlastet zu werden, was ja auch ein verständlicher Grund ist, was denen auch niemand vorwirft. Das ist ein bisschen schwierig, vor allen Dingen, sondern so, dass momentan nur sowieso schon interessierte Leute, glaube ich, davon erfahren. Und leider in der Öffentlichkeit häufig ja nur darüber gesprochen wird, wenn irgendwie was passiert. Anfang November war beispielsweise die Räumung in der Tagesschau kurz erwähnt für irgendwie eine halbe Minute oder so. Da wurde erwähnt, worum es geht. Aber im Zentrum lag es auch, weil angeblich Pyro eingesetzt worden ist oder auf Polizei geworfen wurde. Wie auch immer. Das macht es natürlich Öffentlichkeitsarbeit ziemlich schwer mit negativem Bezug auf die A49. Ja, auf jeden Fall. Also du hast schon einen guten Punkt gebracht. Also die Strategie bei der Räumung, das war mir noch gar nicht so bewusst, ist schon anscheinend eine andere. Also das war ja, wie du schon gesagt hast, im Hambi tatsächlich so, dass dort Baumhäuser geräumt wurden. Aber der Plan der Polizei wohl war, wir machen den Wald komplett frei von Menschen und sperren ihn ab und dann wird gerodet. Das ist natürlich nicht aufgegangen. Das scheint ja jetzt hier ein anderer Plan zu sein. Also hier wird jetzt tatsächlich ein Baumhausdorf geräumt und danach werden die Bäume direkt quasi auch entfernt, sodass dort keine neuen Baumhäuser gebaut werden können. Und dabei treten ja auch massive Gefährdungen auf. Also beispielsweise wurde ein Baum gefällt, durch den eine Traverse führt. Also eine Traverse, das ist so ein Seil zwischen zwei Bäumen, in dem sich Leute sichern können. Und als der Baum gefallen ist, hat der die Traverse zerrissen oder abgerissen beim Fallen. Und in diesem Seil hing eine Person drin. Und die ist nicht gefallen, also beziehungsweise nur wenige Meter, weil sie zur Sicherung einen Klemmknoten hatte noch in der Traverse zusätzlich, was ja eigentlich nicht üblich ist für Leute, die in Traversen laufen, dass sie noch einen extra Klemmknoten reinmachen. Und das gefährdet Leute auch massiv. Deswegen war ja auch dann diese extra Pressekonferenz am gestrigen Tag, die das, um das klarzumachen, dass die Sicherheit immer noch vorgeht und nicht einfach drauf losgerodet werden kann. Ja, wenn wir das so betrachten, dann entspricht das auch nicht mehr so ganz dem Motto der Polizei von Sicherheit vor Geschwindigkeit. Aber natürlich ist es auch effektiv darin, eine Wiederbesetzung des Waldes zu verhindern, wenn direkt gerodet wird, nachdem ein Baumhaus geräumt wurde. Das ist richtig. Das heißt auch, dass es aber in der Zukunft natürlich viel schneller zu einem Punkt geht, wo Leute sich sagen oder darüber nachdenken, wie sie die Autobahn trotzdem noch verhindern können. Also vielleicht lässt sich die Autobahn nicht verhindern, aber es ist dann ja in, ich nenne es jetzt einfach mal linksradikalen Strukturen, irgendwie die Position, dass wenn etwas nicht verhindert werden kann, wie zum Beispiel eine Räumung, der Preis dieser einfach auf finanzieller Ebene nach oben getrieben wird, weil das ja leider irgendwie die einzige Sprache ist, die KapitalistInnen und Staat verstehen. Das kann natürlich noch weitergeführt werden und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, über die sich Leute auch schon unterhalten haben und gesagt haben, nur weil die Trasse durch den Wald gerodet ist, ist diese Straße ja noch lange nicht gebaut. Planmäßig soll diese 2024 eröffnet werden. Das kann ja nicht nur aktivistisch nach hinten verlegt werden, sondern auch zu einem so hohen Preis geschehen, dass dies in der Zukunft nicht mehr geschieht. Kann auch ziemlich erfolgreich sein. Also beispielsweise in den 90er Jahren gab es in Großbritannien ein ziemlich großes Anti-Road-Movement, also eine große Bewegung, die sich gegen Straßenneubauten richtete. Das sollte damals durchgedrückt werden, so um die 600 neue Straßen sollten gebaut werden durch wichtige ökologische Gebiete mit hoher Biodiversität und so. Und dagegen hat sich damals eine sehr starke Bewegung entwickelt, jeweils aus AnwohnerInnen, radikalen Ökos und AnarchistInnen. Was da manchen vielleicht noch in Erinnerung bleibt, ist Reclaim the Street, was ja auch hin und wieder zu Aktionen in Deutschland führt und geführt hat, die damals auch Straßentrassen besetzt haben, auch Wälder mit Baumhäusern, also ziemlich ähnlich zur heutigen Situation in Dannenröder Forst. Und auf lange Frist gesehen waren die dort auch erfolgreich. Also das Straßenbauprogramm wurde zu einem Sechstel gerade mal umgesetzt. Also es sieht ja gerade alles so aus, als würde der Wald früher oder später gerodet werden. Aber das heißt jetzt noch nicht, dass dort dann auch eine Autobahn steht. Also so weit sind sie in ihrer Taktik noch nicht, dass sie jetzt Menschen aus dem Baum holen, den Baum fällen und dann direkt dort an der Stelle die Straße asphaltieren. Wie du ja bereits gesagt hattest, wird die Autobahn auch planmäßig erst 2024 fertig. Und die Erfahrung zeigt ja auch so ein bisschen, dass sich Großprojekte grundsätzlich ein bisschen in die Länge ziehen. Und natürlich kann man das mit aktivistischen Mitteln noch ein bisschen verlängern. Und vielleicht ist dann in der Zukunft die Lage ja auch eine andere und die öffentliche Meinung ein bisschen gekippt. Ja, einmal das. Und die Symbolwirkung ist natürlich auch unglaublich groß für zukünftige finanzielle Projekte. Es haben sich jetzt in den letzten Monaten auch neben BürgerInitiativen, welche es ja häufiger gibt in der Nähe von Autobahnen, wie eine kleine Recherche mir bereits gezeigt hat, haben sich Gruppen gegründet gegen den Bau von oder Weiterbau von anderen Autobahnen, was sich dann natürlich um den Dannenröder Wald jetzt nochmal gebündelt hat. Aber da haben sich jetzt auch Kollektive gegründet, welche schon angesagt haben, dass wenn da gebaut werden soll, die das besetzen und blockieren wollen, beispielsweise im Rahmen von einer Bundesstraße weiter im Süden oder der A14 oder der A44 gibt es Gruppen. Und die Symbolwirkung der jetzigen Räumung, zum einen auch die Brutalität, aber auch generell mit welcher Gewalt die Autobahn da durchgeboxt wird und auch die Kosten. Also um den Dannenröder Wald herum werden fast täglich Hubschrauber genutzt und die Anzahl der PolizistInnen, Wasserwerfer. Zeitweise war das einzige Polizeiflugzeug Deutschlands um den Wald herum stationiert, dass sich natürlich überlegt wird, ob längerfristig Autobahnen überhaupt noch durchsetzbar sind, was sie eigentlich natürlich nicht sein sollten, weil wir bräuchten eher einen Aufbau des Schienenverkehrs statt von Straßen und eher einen Rückbau von großen, unnützen Straßen. Diese Symbolwirkung sollten wir vielleicht nicht unterschätzen. Also ich habe schon auch gemerkt, dass bei den Besetzungen und den Videos, die ich dazu gesehen habe, jetzt im Danni teilweise Techniken verfeinert wurden, die im Hambi auch schon zum Einsatz kamen. Und ich glaube, wenn das so weitergeht, sage ich mal, dann werden die Besetzungen effektiver und klar, die Polizei lernt auch dazu, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass hier noch so eine Kultur entsteht, die in den nächsten Jahren groß werden könnte, wenn es darum geht, klimaschädliche Großprojekte zu verhindern und Wälder zu beschützen. Na, das ist ja mal eine sehr positive Hoffnung. Also die Hoffnung, dass sich da eine Kultur entwickelt von aktiven Leuten, die die Fähigkeiten dazu haben, solche Projekte zu verhindern, ist natürlich schon ziemlich groß und das wäre ja auch, glaube ich, ziemlich wichtig fürs Klima. Also ich würde, glaube ich, nochmal gern den Blick auf die aktuelle Situation in Hinblick auf die Pandemie richten. Was konntest du da beobachten? Also sind die Leute jetzt tatsächlich im November eher zu Hause geblieben? Haben die Cops das ausgenutzt? Wie ist da aktuell die Situation? Also für die legalen Punkte gilt halt, dass Regeln verschärft werden, von wegen, dass die nur in eine Richtung genutzt werden dürfen. Der Umgang davon ist unterschiedlich bewusst. Also es gibt halt Wasserstellen und die meisten Leute sind, oder viele Leute sind sowieso vermummt. Das heißt, Masken tragen jetzt auch viele. Und es ist ja auch so, dass wenn Leute da länger sind, die sowieso mit denen häufig mit ähnlichen oder den gleichen Leuten zu tun haben, was auch das Umfeld, in dem sich Leute anstecken können, verringert. Also wenn Leute irgendwie Symptome haben, wäre es jetzt nicht so sinnvoll, da unbedingt hinzufahren. Aber trotzdem ist es ja nötig, dass da Widerstand geleistet wird. Und das tun auch viele und lassen sich jetzt nicht von der Pandemie irgendwie verirren, da nicht hinzugehen. Denn die Leute, die am unvorsichtigsten damit umgehen, sind ja nicht die Leute, die auf der Besetzung, sondern die Polizei, also mit PolizistInnen aus ganz Deutschland, die unvorsichtig über die Grenzen ihrer eigenen Einheit und Berufsgrenzen mit den ForstarbeiterInnen teilweise unterhalten, mehr Kontakt haben, aus, wie gesagt, ganz Deutschland dahin geschifft werden und dann ohne irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen wie Masken oder so miteinander zu tun haben und auch mit den AktivistInnen und dadurch natürlich ein ganz neues Ansteckungsrisiko zur Besetzung bringen, was es natürlich etwas erschwert, auf der Besetzung auch die entsprechenden sinnvollen Hygieneregeln und Maßnahmen für sich zu befolgen. Also du bist nicht der Meinung, dass im November jetzt weniger Unterstützung für die BesetzerInnen gekommen ist oder auch, dass die Polizei das jetzt, es gibt ja nicht nur die Besetzer, die die ganze Zeit vor Ort sind, sondern auch Menschen, die halt für ein Wochenende oder für eine Woche dahin fahren und die Besetzung unterstützen, weil sie halt nicht die Zeit haben, da längerfristig zu wohnen. Du bist nicht der Meinung oder du hast nicht beobachtet, dass das jetzt wegen der Pandemie weniger geworden ist und die Polizei da jetzt quasi deshalb nochmal einen Zahn zulegt? Nee, würde ich nicht sagen, dass das irgendwie dadurch nochmal gesunken ist. Vielleicht kann ich das auch einfach schlecht einschätzen, weil ich nicht so viel da war, als ich das letzte Mal eigentlich in den Wald wollte. Aber es ist ja trotzdem so, dass zum Beispiel jetzt letztes Wochenende ja auch nochmal einfach für wenige Tage an die 300 Leute dahin gefahren sind, um mit Ende Gelände auch nochmal neue Barrikaden und Tripods zu bauen, um es für den nächsten Tag nochmal zu verlängern. Letztes Wochenende war also auch nochmal eine Ende Gelände Aktion, zu der mehrere hundert Aktivisten aus ganz Deutschland angereist sind, um dieses Wochenende nochmal die Rodung ein bisschen herauszuzögern. Also genau, das findet noch statt und es wäre auch ziemlich wichtig, dass das weitergeht, denn also was ja zu sehen war, ist, dass die Polizei an dem Tag nicht geräumt hat und auch nicht gerodet hat, obwohl sie das wahrscheinlich gemacht hätten. Aber allein durch die Ansage, dass Ende Gelände mit vielen Leuten kommt, das eben nicht getan haben. Also wäre es wichtig, dass vielleicht nochmal viele Leute vorbeikommen. Also ich finde ja diese Gesamtsituation immer noch so absurd. Ich meine, wir befinden uns gerade in einer weltweiten Pandemie und trotzdem ist es so wichtig, dass diese Räumung und diese Rodung dieses Jahr noch stattfindet. Also ich meine, es wäre ja auch einfach eine vollkommen legitime Option zu sagen, ja, diese Autobahn, die jetzt 2024 kommt, die kommt halt erst 2025, weil es eben durch Corona ein Jahr verschoben werden musste. Aber nein, das muss dieses Jahr in dieser Pandemie passieren, dass da dieser Großeinsatz stattfindet, wo alle anderen Großveranstaltungen gerade abgesagt werden. Der Corona-Karneval darf schön im Danni stattfinden. Ja, aber vielleicht machen wir auch einfach nochmal eine eigene Episode des Podcasts zu Corona-Maßnahmen, weil das zeigt sich ja schon, dass diese Maßnahmen darauf abzielen, dass wir alle weiterhin schön zur Arbeit gehen, aber uns in unserer Freizeit alleine auf der Couch aufhalten. Ja, ihr könnt uns ja Bescheid sagen per Mail oder über die Kommentare, falls ihr möchtet, dass wir dazu noch eine Episode machen. Oder auch, wenn ihr Infos dazu habt, warum diese Räumung unbedingt dieses Jahr noch stattfinden muss. Hier sei vielleicht auch noch kurz erwähnt, dass die Rodung immer in der sogenannten Rodungssaison stattfinden muss. Genau, die Rodungssaison ist vom 1. Oktober bis zum 28. Februar, also ein paar Monate nur, in der Zeit angeblich, weil das halt für die Tiere dann besser ist, die so halt verdrängt werden aus den Gebieten. Und in dem Zeitraum muss das dann durchgesetzt werden, dass gerodet wird. Momentan sieht es auch so aus, als ob die Polizei das schafft, da wir einen Großteil der Fläche einfach schon hinter sich haben. Auch wenn die Lage aktuell nicht so gut aussieht für den Dani, würde ich schon sagen, dass jeder Tag, an dem nicht gerodet werden kann, ein Erfolg ist für den Dani und auch für die Klimagerechtigkeitsbewegung. Und du hattest ja auch schon angesprochen, dass im Falle, dass der Wald komplett gerodet ist, es auch Willen gibt, die Autobahn, sage ich mal, trotzdem noch zu verhindern, auch wenn der Wald schon verloren ist, in Anführungsstrichen. Das leitet mich jetzt auch so ein bisschen über zur Frage, also wie können Leute aktuell den Wald noch unterstützen? Jetzt gerade konkret ganz stark durch Hinfahren einerseits und mit Blockieren oder irgendwo anders aktiv sein, an der Mahnwache, in der Küfer, wo auch immer, die Leute unterstützen, vielleicht auch beim GESA-Support. Also Küfer bedeutet hier Küche für alle, also eine Küche, wo für alle gekocht wird. Und GESA ist die Gefangenen-Sammelstelle, also da kommen die Leute hin, die aus den Baumhäusern geräumt werden. Und der GESA-Support kümmert sich dann darum, dass die Menschen, wenn sie freigelassen werden, nicht alleine dort den Weg zum Wald zurücksuchen müssen. Wenn ihr ein Auto habt, könnt ihr auch versuchen, Leute zu fahren, aus der Gefangenen-Sammelstelle abzuholen. Wenn ihr nicht hinfahren könnt, könnt ihr schauen, ob auf der Liste der Waldbesetzung, die regelmäßig aktualisiert wird, auf der Seite der Besetzung waldstadtasphalt.blackblocks.org, ob irgendwas dabei ist, was ihr hinschicken könnt. Gerade wird vor allen Dingen Technik gebraucht, also Handys, um aufzunehmen, was geschieht. Wenn ihr könnt und nicht die Kapazitäten habt, in den Wald zu fahren, aber vielleicht andere Fähigkeiten, vielleicht auch selber vor Ort was zu besetzen, denn wenn ihr gleich geräumt werdet, dann braucht die Polizei dafür meistens, Einzelfälle bestätigen ja, dass es auch anders laufen kann, spezielle Polizeieinheiten, zum Beispiel SEK oder Kletterpolizei, wovon es nicht so viele gibt, und diese müssen dann leider klimaschädlich erst eingeflogen werden mit einem Helikopter. Und dadurch kann natürlich die Räumung im Dannröderwald nicht so schnell vorangehen. Und auch für den Fall, dass ihr nicht geräumt werdet, schickt ihr eure Solidarität in den Danni und macht noch mehr auf das Thema aufmerksam. Ja, redet mit euren Leuten darüber, mit eurer Familie, euren FreundInnen. Macht auf das Thema aufmerksam und schaut, ob sich längerfristig auch lokal ähnliche Bedingungen für vielleicht kleinere Kämpfe, aber auch für Kämpfe entwickeln, wo es aus verschiedensten Sichten sinnvoll ist, teilzunehmen. So haben wir ja gerade in Deutschland zwar 5 besetzte Wälder, aber groß bekannt sind nur 2 davon. Das heißt ja nicht, dass andere Wälder nicht auch besetzt werden können. Das war mir jetzt gerade auch nicht bekannt. Möchtest du vielleicht kurz nochmal über die anderen 3 Wälder sprechen, wenn du dazu Infos hast? Bekannt sind ja der Hambacher Forst und der Dannröder Forst und dazu noch der Osterholzer Forst in Wuppertal. Der soll für eine Kieshalde, wenn ich es richtig verstanden habe, gerodet werden. Die Besetzung gibt es jetzt auch schon seit einem guten Jahr, sogar schon ein bisschen länger. Weiterhin gibt es noch in Kienberg, also in der Nähe von Garzweiler, dem Tagebau, eine Waldbesetzung, die heißt Unser aller Wald. Und dann gibt es noch in Flensburg eine Waldbesetzung im sogenannten Bahnhofswald. Wir sehen also, dass überall Wälder besetzt sind und auch nur weil der Danni jetzt gerodet wird, heißt es nicht, dass nicht auch anderswo noch weitere Wälder besetzt werden können. Wir haben jetzt doch fast eine Stunde geredet in diesem neuen Format und ich habe viel Interessantes gelernt über den Danni und auch über das Podcasten. Danke an euch fürs Zuhören, wir freuen uns wie immer über euer Feedback. Kontaktmöglichkeiten findet ihr auf unserer Homepage www.dieplattform.org. Möchtest du noch ein paar abschließende Worte sagen, Kim? Fahrt auf die Waldbesetzung, seid lokal aktiv. Ihr müsst nicht unbedingt weit fahren, um aktiv zu sein und sich der Zerstörung aktiv in den Weg zu stellen. Es gibt an fast jeder Ecke was und die Verantwortlichen haben Namen, die Unternehmen haben Adressen. Macht es wie die Waldstadt Asphalt, Soli-Gruppe in Wien, blockiert Strabag, seid aktiv.